Auch der Mainstream hat ein Existenzrecht bei uns, meine Damen und Herren, das jede Woche in den Top 5. Hartwig Tegeler und seine Sicht jetzt auf die aktuellen Kinocharts. Wenn die Darstellung echt ist, dass es keine Rolle spielt, ob der Star echt ist oder nicht. Und was ist heutzutage echt? Die meisten Stars lassen ihre Darstellung digital aufpeppen. Das ist eine Grauzone. Platz 5. Die Tribute von Panem, Mockingjay, Teil 2 von Francis Lawrence. Großes Blockbuster-Kino, monumental, voller digitaler Tricks. Der Abschluss der Panem-Trilogie, die es im Kino auf 4 Filme gebracht hat. Es gibt eine schöne Geschichte zu Mockingjay Teil 1 2014 im Kino. Eigentlich, so wird erzählt, wollte Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence den Song The Hanging Tree, der später zum Welthit wurde, nicht singen. Sie nahm sowieso an, dass die Sängerin Lord im fertigen Film lippensynchron auf den Gesang der Profi-Schauspielerin und Sing-Amateurin Lawrence gemischt würde. Und dann sang Jennifer Lawrence doch. Nicht freiwillig, aber sie sang. Eher so vor sich hin. Und irgendetwas hat die Menschen an diesem leisen Lied erreicht. Und für einen Moment ist das einfache und darin eben unkalkulierbar wuchtige, emotionale, stärker als jeder strategisch eingesetzte digitale Bombast. Es ist wirklich verführerisch, an dieser Stelle wieder mal mit Franz Kafka zu kommen. War im Kino, habe geweint. Ist ebenso mit Kino, immer noch. Und das sogar Platz 4. Spectre von Sam Mendes. 007 etwas Menschliches bekommt im neuen Bond. Ein fieses Trauma, gut, aber trotzdem, das hat zwar die Action-Bond-Fans verstört, aber die anderen finden die Geschichte vom Auftragskiller im Anzug um einiges interessanter als das, was die Serie comic-mäßig früher, vor Daniel Craig-Zeiten, zu liefern pflegte. Platz 3. Die Peanuts, der Film von Steve Martino. Ein Hund liebt einen, so wie man ist. Es ist schön, jemanden zu haben, der einem zuhört. Meint Charlie Brown, zufrieden neben Snoopy im Bett liegend, während sein bester Kumpel, der Hund, vor sich hin schnarcht und wahrscheinlich vom finalen Luftkampf mit dem Roten Baron träumt. Die Peanuts, von der Comicserie ab 1947 zur TV-Serie bis zum Kinofilm. Der erste 1969, Charlie Brown und seine Freunde. Der aktuelle jetzt als 3D-Animationsfilm. Technisch mag die Adaption dreidimensional sein, doch da der Genialität von Charles M. Schulz Figuren, Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Sally und Linus, Schröder nicht zu vergessen, nichts hinzugefügt wird, erlaube ich mir die Frage, brauchen wir das? Gut. Charts Platz 3 ist ja nicht schlecht, aber trotzdem, och nö. Platz 2. Also, ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg von Julia von Heinz. David Streso spielt Harpe Kerkeling auf dem Jakobsweg nicht schlecht. Aber Julia von Heinz findet in ihrem Film keine Bilder für die Gottsuche eines Mannes, weil das konventionelle Erzählen im Kino eben keine Bilder hat für so etwas, das qua Definitionem nur im Inneren stattfindet. In Kerkelings Erfahrungsbericht, also beim geschriebenen Wort, kein Problem. Im Film allerdings ein dramatisch großes. Platz 1. Hast du es gespürt? Ja. Ja. Star Wars, das Erwachen der Macht von J.J. Abrams. Es ist an der Zeit. Kunde zu geben vom erfolgreichsten Film aller, naja, gut, und so weiter. Ich komme nicht umhin zuzugestehen, dass ich mit dem Milliarden-Einspiel nicht mehr ganz hinterherkomme. Es gibt ein Erwachen. Spürst du es? Ja. Lustig finde ich, dass Star Wars-Schöpfer George Lucas, ich meine, der ist auch schon über 70, vor kurzem rumnöhlte, ihm sei Star Wars Episode 7, also die aktuelle im Kino von J.J. Abrams, zu retro. Was uns an den Anfang der heutigen Top 5 zurückführt, der Geschichte mit dem Digitalen. Digital aufpeppen. Die zweite Star Wars-Trilogie, die George Lucas selbst ab 1999 ins Kino brachte, hatte mit ihrer digitalen Besoffenheit die Sinnlichkeit einer Tupperdose. Ich weiß, es gibt auch noch andere vergleichbare, gleichwertige Küchenaufbewahrungssysteme. Natürlich ist auch Abrams Episode 7 digital bis zur Kante, aber eben nicht nur. Die Szenen beispielsweise auf dem Wüstenplaneten Jakku mit Rey alias Daisy Ridley wirken deswegen sinnlich, weil Rey schwitzt. Schon komisch, wie die Kinogänger Bildersehnsucht immer wieder nach Analogem lechzt und versucht, das da auf der Leinwand mit dem eigenen sinnlichen Erfahrungsschatz kurz zu schließen. Ach ja, Mr. Lucas, für Sie wäre das wohl ein bisschen retro, dieses Argument hier. Auf jeden Fall auch was dabei zum Anschauen. Hartwig Tegeler über die Top 5 der Mainstream-Charts.